Erst da die Feinde von Juda und Benjamin hörten, dass die Rückkehrer aus der Gefangenschaft einen Tempel für den Herrn, den Gott Israels, bauten. Zweiter deshalb gingen sie zu Serubbabel und den Familienoberhäuptern, um ihnen vorzuschlagen, gemeinsam am Tempel zu bauen, da sie denselben Gott verehrten. Dritter Serubbabel und die anderen Anführer antworteten jedoch, dass sie den Tempel allein bauen müssten, weil König Cyrus es ihnen so befohlen hatte. Vierter daraufhin versuchten die Bewohner des Landes, das Volk von Juda zu entmutigen und sie mit Drohungen von ihrer Arbeit am Bau abzuhalten. Fünfter sie bezahlten sogar Berater, um die Pläne der Juden während der gesamten Regierungszeit von König Cyrus bis zur Herrschaft von König Darius zu stören. Sechster zu Beginn der Herrschaft von König Ahasveros schrieben die Feinde eine offizielle Anklage gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem. Siebter auch während der Zeit von König Artaxerxes schrieben Beamte wie Rium und Schimsai einen Brief an den persischen König, um sich zu beschweren. Achter dieser Brief war ursprünglich in aramäischer Sprache verfasst und wurde für den König sorgfältig übersetzt. Neunter der Brief stammte von Rium, dem Befehlshaber, Schimsai, dem Schreiber, und vielen anderen Beamten aus verschiedenen Regionen des Reiches. Zehnter auch andere Völker, die der Herrscher Asnapar in Samaria und den Gebieten westlich des Euphrat angesiedelt hatte, beteiligten sich an diesem Schreiben. Elfter dies ist eine Kopie des Briefes, den sie an König Artaxerxes schickten, um ihn über die aktuelle Situation in Jerusalem zu informieren. Zwölfter sie schrieben dem König, dass die Juden nach Jerusalem gekommen seien, um diese rebellische und böse Stadt mit ihren Mauern wieder aufzubauen. Dreizehnter die Schreiber warnten den König, dass die Juden keine Steuern mehr zahlen würden, wenn die Stadt und ihre Mauern erst einmal fertiggestellt seien. Vierzehnter da sie im Dienst des Königs standen, wollten sie nicht tatenlos zusehen, wie der königliche Hof durch diesen Bau finanziellen Schaden erleidet. 15. Sie baten den König, in den alten Chroniken nachzuforschen, um zu beweisen, dass Jerusalem schon immer eine gefährliche und aufrührerische Stadt war. 16. Sie erklärten dem König deutlich, dass er die Kontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Flusses verlieren würde, wenn die Stadt fertig wäre. 17. Der König schickte daraufhin eine Antwort an Rium, Schimsai und ihre Kollegen, die in Samaria und der Umgebung lebten. 18. Er bestätigte ihnen, dass ihr Brief empfangen und ihm in einer klaren Übersetzung laut vorgelesen worden war. 19. Nachdem er Nachforschungen befohlen hatte, stellte er fest, dass die Stadt tatsächlich oft gegen frühere Könige rebelliert und Unruhe gestiftet hatte. 20. Er erfuhr auch, dass früher mächtige Könige in Jerusalem herrschten, die von allen Gebieten jenseits des Flusses hohe Steuern forderten. 21. Deshalb befahl der König, dass die Männer ihre Arbeit sofort einstellen müssen, damit die Stadt nicht ohne seine Erlaubnis aufgebaut wird. 22. Er warnte seine Beamten, dass sie bei dieser Angelegenheit sehr vorsichtig sein müssten, damit dem König kein weiterer Nachteil entsteht. 23. Sobald der Brief des Königs vorgelesen worden war, eilten Rium und Schimsai nach Jerusalem und zwangen die Juden mit Gewalt zum Aufhören. 24. So wurde die Arbeit am Tempel Gottes in Jerusalem unterbrochen und blieb bis zum zweiten Regierungsjahr von König Darius von Persien liegen,